ausgeschrieben. Doch lass es nicht zu, dieser Lügenmarsch. Wir schreien hinaus, lass uns doch am Arsch. Schreit doch, was ihr wollt, ihr werdet schon erleben. Spielet, spielet! Wird es dir nicht geben. Schreibt doch, was ihr wollt, wir werden schon erleben. Spielet, spielet! Wird es dir nicht geben. Egal was du sagst, es wird im Mund umgedreht. Alle glauben den Nächsten, der in der Presse steht. Das Wichtigste ist, dass die Mafia euch rollt. Ob Lügen oder Wahrheit, scheißegal. Das Geld ist das.